بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben bereits angefangen in der letzten Woche über den Versammlungsort zu reden am Tag der Auferstehung. Und wir haben nun gesehen, dass wenn die Menschen, die gesamte Menschheit, aus ihren Gräbern herauskommt, sie sich alle aufmachen werden zu einem bestimmten Ort. Dort werden sie alle versammelt sein. Angefangen bei Adam a.s., den ersten aller Menschen, bis hin zum letzten, der auf dieser Erde noch leben wird. Alle werden sich aufmachen zu diesem einen Ort, zu diesem Versammlungsort. Und wir haben auch letzte Woche beschrieben, wie dieser Ort aussieht. Ein weißer, flacher Ort. An diesem Ort wird es keine Orientierung geben für niemanden. Weder wirst du dort Bäume vorfinden, noch Berge, noch Flüsse, noch irgendwelche Bauten. Nichts wirst du vorfinden an diesem Ort. Es ist ein Ort und eine Erde, die nicht so sein wird wie diese Erde, die wir kennen. Genauso wie der Himmel an diesem Tag nicht derselbe Himmel sein wird, den wir heute kennen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. An dem Tag, da die Erde zu einer anderen Erde verändert werden wird und ebenso die Himmel und da sie vor Allah erscheinen, dem einen, dem Allbezwinger. Und wir haben auch bereits in der letzten Woche gesehen, wie die Menschen zu diesem Versammlungsort zusammengetrieben werden. Und dass da bereits zu diesem Augenblick die Unterscheidung gemacht wird zwischen denjenigen, die ihren Herrn kannten und zwischen denjenigen, die sich ihrem Herrn widersetzt haben. Es wird eine Gruppe geben, die, wenn sie aus ihren Gräbern herausgekommen sind, sie Reittiere vorfinden werden und Engel, die sie beruhigen, und sie werden zum Versammlungsort reiten. Das sind diejenigen, die ihren Herrn gekannt haben. Das sind diejenigen, die gottesfürchtig haben, die Taqwa hatten. Das sind diejenigen, die den Tauhid umgesetzt haben. Auch wenn sie vielleicht hier auf dieser Erde arm waren, nichts hatten, kein Auto, kein Fahrrad, nichts. Aber am jüngsten Tag, am Tag der Auferstehung, werden sie diese Ehre bekommen, weil sie die Grenzen Allahs eingehalten haben. Und dann wird es andere geben, die zweite Gruppe, die zu Fuß gehen werden, sich aufmachen werden zu diesem Versammlungsort. Und die letzte Gruppe, möge Allah uns davor bewahren, sie werden auf ihren Gesichtern gehen. Erniedrigt werden sie sein, weil sie ihren Herrn nicht kannten auf dieser Erde und weil sie sich ihren Herrn widersetzt haben auf dieser Erde. So werden sie erniedrigt sein an diesem Tag. Und auch genauso diejenigen, die hochmütig waren, die angeberisch waren, die sich über die Geschöpfe gestellt haben und alle anderen unter ihre Füße gestellt haben, auch die werden es am jüngsten Tag zu spüren bekommen, dann, wenn sie aus ihren Gräbern herauskommen, in Gestalt von Menschen. Aber sie werden die Größe eines kleinsten Ameisen haben. Diese Größe werden sie haben, so klein wie die kleinsten Ameisen. Weil sie sich so sehr über die Geschöpfe gestellt haben auf dieser Erde, so erniedrigt werden sie dann am jüngsten Tag sein. Und wie ihr auch wisst, wird jeder, der aus seinem Grab herausgekommen ist, zwei Engel an seiner Seite haben. Zwei Engel, die ihn begleiten werden und die ihn zerren werden zum Versammlungsort. Und alle werden in dieselbe Richtung gehen, weil alle werden einem Engel folgen, dem Allah subhanahu wa ta'ala die eine Aufgabe gegeben hat, die gesamte Menschheit und die gesamte Geschöpfe zu bringen zum Versammlungsort. Er soll sie führen zum Versammlungsort. Und sie werden ihm alle folgen und sie werden alle in dieselbe Richtung gehen. Und versucht euch diesen einen Augenblick vorzustellen. Wenn Ängste vorherrschen, jeder wird Angst haben an diesem Tag, weil niemand weiß, wohin seine Reise gehen wird und wohin er letztendlich kommen wird. Die Angst und die Sorge, sie werden gewaltig sein. Und sie werden an diesem Versammlungsort lange stehen werden, sehr, sehr lange. Wartend darauf, dass der erhabene Allah kommt und mit der Abrechnung beginnt. An diesem Ort, den wir jetzt kennengelernt haben, dem Versammlungsort, werden sie lange, lange, lange stehen. Und dann wird der erhabene Allah der Sonne den Befehl geben, dass sie näher kommt. Dass die Sonne näher kommt. Sie wird genau über die Köpfe der Menschen sein. Und wie ihr wisst, wenn jetzt die Sonne sich um wenige Zentimeter der Erde sich nähern würde, die Erde würde sofort verbrennen. Aber an diesem Tag befiehlt der erhabene Allah der Sonne, dass sie der Erde und den Menschen sehr nahe kommen soll. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, der bei Muslim verzeichnet ist, die Sonne wird am Tag der Auferstehung sich den Geschöpfen nähern, bis zu einer Entfernung von einer Meile. Und einer Meile ist eine Entfernung von 1,5 Kilometer ungefähr. Also der Gesandte Allahs sagt, die Sonne wird sich am Tag der Auferstehung den Geschöpfen nähern, bis zu einer Entfernung von 1 Meile. Und der Überlieferer dieses Hadiths, er sagte, bei Allah, ich weiß nicht, was mit der Meile, arabisch Al-Mil, gemeint ist, eine Entfernung auf der Erde oder das Mil, mit dem man sich die Augenglieder färbt. Weil im Arabischen Al-Mil bedeutet zweierlei. Entweder bedeutet es die Entfernung, also diese Meile, oder damit ist auch gemeint, dieses eine Stock, dieser eine Stab, mit dem man die Augenglieder färbt. Also überlegt, entweder ist es wirklich eine ganz kurze Phase zwischen dir und der Sonne, oder 1,5 Kilometer, aber was sind schon 1,5 Kilometer, 1 Meile, was ist das denn schon? So nah wird die Sonne sein und so gewaltig wird ihre Hitze sein. Diese Hitze, sie würde sogar Stein und Eisen zum Schmelzen bringen. Und da stehen sie jetzt an diesem Versammlungsort. Die gesamte Menschheit warten darauf, dass Allah subhanahu wa ta'ala kommt und sie zur Rechenschaft zieht. Und die Sonne steht über ihnen ganz nah. Und sie werden diese gewaltige Hitze zu spüren bekommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte weiter in diesem Hadith, und die Menschen werden dann je nach ihren Taten im Schweiß stehen. Eine gewaltige Hitze. Es ist eng, die gesamte Menschheit ist in einem Ort. Und die Sonne direkt über sie. Und sie werden schwitzen. Und jeder wird so viel schwitzen, wie er gesündigt hat. Entsprechend deinen Taten. Jetzt bekommt jeder das, was er getan hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und die Menschen werden dann je nach ihren Taten im Schweiß stehen. Manch einem von ihnen wird der Schweiß bis zu deinen Knöcheln. Manch einem von ihnen wird er bis zu seinen Knien, manch einem wird er bis zu seinen Lenden und manch einen von ihnen bis zu ihrem Mund reichen. Jeder entsprechend seinen Taten, bis zu den Knöcheln oder bis zu den Knien oder hier bis zur Hüfte. Es wird andere geben, sie werden bis zum Mund hin voll in ihrem Schweiß sein. Jeder so viel er getan hat und jeder so viel er sich widersetzt hat. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem anderen Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, den folgenden Vers erklärend, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, am Tag, da die Menschen sich um des Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden. Er sagte als Erklärung, jeder von ihnen wird bis zur Hälfte seiner Ohren in seinem eigenen Schweiß stehen. Gewaltig wird dieser Tag sein und gewaltig wird die Lage eines jeden Einzelnen sein, jeder dementsprechend, was er getan hat. Deswegen versuch dir, diesen einen Augenblick vorzustellen, weil dieser Augenblick wird real werden. Jetzt hören wir es und es kommt für uns so vor, als wäre es eine Geschichte. Aber morgen schon stehen wir alle da. Jeder einzelne von uns. An einem Ort, der der Erde nicht mehr gleichen wird, so wie wir sie jetzt kennen. Die gesamte Menschheit versammelt, eng wird sein. Und die Menschheit wird umzingelt sein. Von den Engeln, doppelt so viele Engel wird es geben wie die Menschen. Keiner kann mehr weg. Umzingelt werden sie sein. Es wird eng sein, es wird ein Rumgeschubse geben. Und sie werden schwitzen, weil die Sonne direkt über sie stehen wird. Und jeder wird dem so viel schwitzen, wie viel er auch getan hat. Und die Sache geht noch weiter. Denkt ja nicht, dass diese eine Sache schon das Ende war. Sondern die Sorgen werden schlimmer werden. Und die Ängste werden schlimmer werden. Weil jetzt wird eine Sache gebracht. Und zwar das Höllenfeuer. Am Versammlungsort, wo alle stehen werden, werden sie sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala befiehlt, dass das Höllenfeuer gebracht wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, um zu verstehen, dass die Hölle gebracht wird. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Und herbeigebracht wird an jenem Tag die Hölle. Sie wird gebracht. Und die gesamte Menschheit wird die Hölle sehen. Und schaut, wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam diesen einen Augenblick beschrieben hat, wenn dann die Hölle gebracht wird. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Muslim verzeichnet ist, an diesem Tag des jüngsten Gerichts wird die Hölle herbeigezogen werden und sie wird 70.000 Zügel haben und jeder Zügel von 70.000 Engeln gezogen werden. Wie gewaltig diese Hölle sein wird. Die Hölle wird 70.000 Zügel haben, von wo sie ausgezogen wird. Und an jedem dieser Zügel sind 70.000 Engel, die sie zieht. Und sie wird gebracht zum Versammlungsort, damit jeder sie sieht. Und wenn die Geschöpfe das dann sehen, wird ihre Angst gewaltig sein. Weil jetzt sieht jeder, wo es hingehen wird, wenn er gleich bei der Abrechnung verlieren wird. Und die Hölle, sie wird sie umgeben. Und wenn die Hölle die Menschen sieht, wird sie zornig werden. Und man wird sie hören, wie sie sich nach diesem Fleisch sehnt. Das Fleisch derjenigen, die sich Allah widersetzt haben. Sie ist zornig, weil an diesem Tag der Erhabene Allah zornig sein wird. Ein Zorn, wie er zuvor noch niemals war und wie er niemals danach werden wird. So zornig wird der Erhabene Allah an diesem Tag sein. Und deshalb wird auch die Hölle an diesem Tag zornig sein auf die Geschöpfe. Darauf warten diejenigen zu bestrafen, die sich Allah widersetzt haben. Und sie werden ihr Aufheulen hören. Und sie werden dieses Brodeln hören von der Hölle. Wenn die Geschöpfe die Hölle sehen, wie sie sich nach ihrem Fleisch sehnt und sie nach ihrem Fleisch schreit, werden alle auf ihre Knie fallen. Die gesamte Menschheit, alle Geschöpfe. Wenn sie das Höllenfeuer sehen, werden sie auf ihre Knie fallen. Weil jetzt sehen sie genau das vor sich, vor das sie doch so oft gewarnt wurden. Jetzt wird es darauf ankommen, wer von ihnen reinkommt und wer nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Und du wirst jede Gemeinschaft knien sehen. Jede Gemeinschaft. Alle werden auf Knien fallen. Jede Gemeinschaft wird zu ihrem Buch gerufen. Jetzt ist die Abrechnung. Heute wird euch das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Keinem soll Unrecht geschehen heute. Jeder von euch wird das bekommen, was er getan hat. Nicht mehr und nicht weniger. Und die Sache wird noch schlimmer. Wenn du denkst, dass mit dem Herbeiziehen der Hölle die Sache geendet ist, so ist sie nicht beendet. Sondern die Sache wird noch mehr und sie wird schlimmer. Deswegen versuch dir diesen einen Augenblick vorzustellen. Weil du wirst da stehen. Jeder von uns wird da stehen. Und eine Sache nach der anderen wird kommen. Immer wenn du denkst, schlimmer kann es nicht werden, mehr Angst kann ich nicht haben, siehst du eine Sache, die gewaltiger sein wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, dabei Tirmidhi verzeichnet ist, von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, es wird ein Hals aus dem Feuer der Hölle herausragen. Ein Stück aus der Hölle wird aus ihr herausragen. Es wird zwei Augen haben, mit denen er sieht. Zwei Ohren, mit denen er hört. Und eine Zunge, mit der er spricht. Ein Stück der Hölle wird herauskommen. Und sie wird sehen und sie wird hören und sie wird sprechen. Und sie wird zu den Geschöpfen sprechen. Und sie wird sagen, ich wurde mit drei Gruppen beauftragt. Drei Gruppen, mit ihrer Strafe bin ich beauftragt worden. Und jetzt zählt sie diese Strafen oder diese Gruppen auf. Und schau, nicht, dass du zu einer dieser Gruppen gehörst. Sie sagt, ich wurde mit drei Gruppen beauftragt. Diejenigen, die neben Allah einen anderen Gott setzen, die widerspenstigen Gewalthaber und die Bilder angefertigt haben. Diese drei Gruppen. Diejenigen, die andere neben Allah gedient haben. Diejenigen, die Schirk begangen haben. Die andere neben Allah angefleht haben. Die Gräber angebetet haben. Die für Dschinns geschlachtet haben. Die bei anderen geschwört haben als bei Allah. All diejenigen, die Schirk begangen haben. Diese Stück Feuer, Höllenfeuer, wird sagen, ich kümmere mich um sie. Ich werde mich um sie kümmern. Ihre Strafe, ich bin beauftragt worden, sie zu bestrafen. Deswegen, Barakallahu fikum, achtet darauf, den Tawhid umzusetzen. Das ist dein Kapital am jüngsten Tag. Das wird der Schlüssel deines Erfolgs sein. Das ist das, was du besitzt. Wenn du das verlierst, hast du alles verloren. Auch wenn du Geld hast, auch wenn du Macht hast, Gesundheit hast, Aussehen hast. Nichts hast du, wenn du kein Tawhid hast. Nichts. Weil nichts davon hilft dir am jüngsten Tag. Nur dein Tawhid hilft dir. Deswegen haltet euch an die Gelehrten fest, die euch zum Tawhid rufen. Und nicht diejenigen, die euch zum Unheil rufen, die euch zu Demonstrationen rufen, die euch zum Töten rufen, die euch zur Irreleitung rufen, die euch beschäftigen mit Sachen, die euch nicht weiterbringen werden. Haltet an die Gelehrten fest, die euch zeigen wollen, was am jüngsten Tag wichtig ist und was am jüngsten Tag dein Gewinn sein wird. Das ist dein Tawhid. Du siehst sie, wie sie sie tagtäglich mit Predigten volllabern. Der Politiker hat gemacht, der Herrscher hat gemacht, hier wurde gemacht, hier hat er Geld geklaut, hier hat er das unterschlagen, hier hat er dies, hier hat er das. Und diejenigen, die er anspricht, die sind versunken in Schirk. Er betet Gräber an, umkreist Gräber, schwört bei einem anderen als bei Allah, dient einem anderen als Allah. Und er texte ihn voll von morgen bis abends über Politik, über Demos, die Zeitungen schreiben über uns, die Medien sind gegen uns, der ist dies, der ist das, bringt den Leuten den Tawhid bei. Weil dieses Höllenfeuer, dieses Stück des Höllenfeuers, sie wird sagen, diejenigen, die dem Allah anderen gedient haben, ich bin beauftragt worden, sie zu bestrafen. Und die zweite Gruppe ist die widerspenstigen Gewalthaber. Diejenigen, die sich über die Geschöpfe gestellt haben, überheblich waren, tyrannisch waren, deren Macht sie dazu gebracht hat, tyrannisch zu werden, die Allahs Gesetze nicht eingehalten haben, die sich Allahs Verteiler widersetzt haben, die sich der Sunna widersetzt haben, die sich den Gesetzen Allahs widersetzt haben, diejenigen werden auch hier bestraft werden. Und dann diejenigen, die hochmütig sind, genauso. Auch sie trifft diese zweite Gruppe. Diejenigen, die von sich denken, etwas Besonderes zu sein. Und alle anderen sind unter ihren Füßen. Wer denkst du, wer du bist? Denkst du, du bist besser als die anderen? Denkst du, weil dir Allah Macht gegeben hat oder Geld gegeben hat oder dir ein Aussehen gegeben hat oder dir ein Auto gegeben hat, dass du besser bist als die anderen, dass du dich über die anderen stellen kannst? Denk daran, wer du bist. Was trägst du den ganzen Tag in deinem Mund rum, Spucke? Und was trägst du unter deinen Achseln, Schweiß? Und was trägst du in deiner Blase, Urin? Und was trägst du in deinen Gedärmen, Verunreinigungen? Deswegen, wie kannst du hochmütig sein? Wer bist du überhaupt? Nichts bist du. Deswegen halte die Grenzen ein und sei demütig gegen deinem Herrn und wisse deine Grenzen, denn am jüngsten Tag ist die Strafe derjenigen, die hochmütig waren, gewaltig. Und dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam in diesem Hadith weiter, dass dieses Stück der Höllenfeuer sagen wird und die Bilder angefertigt haben. Und die Bilder angefertigt haben. Entweder mit ihrer Hand, indem sie diese Bilder gezeichnet haben, oder mit irgendwelchen Geräten oder sonst wie. Und hier sind Bilder von Lebewesen gemeint. Nicht Bäume, Pflanzen, Berge, sondern von Menschen und Tieren. Und das ist nicht eine Aussage, die wir sagen oder die Gelehrten sagen, sondern der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat das gesagt. Deswegen begreife doch endlich, wenn du doch nicht willst, dass du am jüngsten Tag zu den Verlierern gehörst, dass wenn diese drei Gruppen aufgerufen werden, du zu dieser Gruppe gehörst. Erkenne, was Allah hatte dir befohlen hat und wisse, von was er dir angedroht hat, wenn du etwas tust, und halte die Grenzen Allahs ein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, damit du verstehst, wie gewaltig diese Bilder sind. Er sagt, die Engel betreten kein Haus, in dem sich ein Hund oder ein Bild befindet. Die Engel betreten kein Haus, in dem sich ein Bild oder ein Hund befinden. Und ein Haus, was von den Engeln nicht betreten wird, wer findet dort seine Ruhe? Natürlich die Djinns und die Shayatins, die Teufel. Deswegen, wenn du weißt, dass du die Grenzen Allahs nicht einhalten kannst, du bist schwach, du denkst die ganze Zeit, warum komme ich in meinem Leben nicht weiter? Dann schau dich doch mal in deinem Umfeld um. Deine Wohnung ist komplett mit Bildern. Das ist von meinem Sohn, das von meinen Eltern, das von meiner Heirat, das von keine Ahnung was. Die Engel befinden sich nicht bei dir. Und diejenigen, die sich bei dir befinden, sind diejenigen, die dich von dem Weg Allahs abhalten. Das sind die Shayatin. Deswegen hör doch auf den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, und entferne diese Bilder von dir zu Hause. Häng sie nicht auf, damit auch die Engel bei dir ins Haus reinkommen. Und der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, sagt in einem anderen Hadith, der bei Bukhari verzeichnet ist, diejenigen, die am Tag der Auferstehung die schlimmste Strafe erhalten werden, sind diejenigen, die versuchen, die Schöpfung Allahs nachzuahmen. Allah hat den Menschen erschaffen und ihm dieses Aussehen gegeben und ihn so dargestellt. Jetzt gehst du hin und versuchst das Gleiche zu machen. Versuchst auch, ein Lebewesen nachzuzeichnen. Das sind diejenigen, die schlimmste Strafe am jüngsten Tag bekommen werden. Und Imam An-Nawawi, er sagte in Sahih Muslim, der Grund, warum sie, also die Engel, sich abwenden von Häusern, wo es Bilder gibt, ist, weil dies eine abscheuliche Sünde ist und darin die Schöpfung Allahs nachgeahmt wird. Deswegen achtet darauf, wenn ihr Bilder bei euch zu Hause aufgehangen habt, wenn ihr gleich nach Hause geht, hängt die Bilder ab. Damit die Engel zu euch reinkommen, damit die Shayatin herausgehen aus euren Häusern. Sorgt dafür, weil der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, dies gesagt hat. Deswegen versucht ihr die Situation nochmal vorzustellen. Die Temperatur wird extrem heiß sein, weil die Sonne direkt über dir sein wird. Und eine gewaltige Enge wird herrschen. Die gesamte Schöpfung ist hier versammelt, umgeben, umzingelt von Engeln. Es ist eng, es ist heiß. Und jeder hat Angst. Und vor allem, wenn er dann das Höllenfeuer sieht. Jeder wird Angst haben. Selbst die Propheten und Gesandten werden Angst haben. Selbst diejenigen, die sich stets den Weg Allahs eingehalten haben und stets rechtschaffend waren, auch sie werden Angst haben um diesen Tag. Und sie werden sagen, oh Allah, lass uns unversehrt bleiben, lass uns unversehrt bleiben. Auch sie bitten ihren Herrn. Auch sie sehen das Höllenfeuer und auch sie fallen auf ihren Knien, wenn sie das Höllenfeuer sehen. Und auch sie haben Angst, hineinzukommen. Und auch sie flehen ihren Herrn an, dass er sie verschonen möge. Was ist dann mit einer von uns, der so viel doch sündigt und nicht weiß, ob sein Herr ihm überhaupt irgendwas vergeben hat. Und dann kommt er am nächsten Tag, nicht wissend, wohin er letztendlich kommen wird. Und du wirst an diesem Tag Menschen sehen, die du so sehr geliebt hast. Deine Eltern, deine Mutter, dein Vater. Aber es wird dich nicht mehr interessieren. Deine Mutter, die für dich alles gegeben hat, ihre Gesundheit, alles, hat sie für dich geopfert. Du siehst sie an diesen Tagen und du versteckst dich. Du willst mit keinem mehr was zu tun haben. Keinem willst du irgendwas schulden. Du willst einfach, dass du als Erster gerettet wirst. Du siehst deinen Vater, du versteckst dich vor ihm. Du siehst deinen Bruder, deine Schwester, deine Ehefrau. Jeder läuft vor dem anderen weg. Deine Kinder, für die du alles getan hast, die laufen von dir weg. Jeder läuft von dem anderen weg. Weil jeden nur noch das interessiert, was wird mit einem selbst sein? Wohin wird man kommen? Sollen doch alle ins Höllenfeuer gehen, wenn nur du dabei gerettet wirst. An diesem Tag wird es dir egal sein und du wärst bereit, wenn es dir angeboten würde, alle ins Höllenfeuer zu schicken, nur damit du gerettet wirst. Deine engsten Freunde, alle, die dir nahestehen. Weil an diesem Tag zählen keine Familien, zählen keine Freundschaften, nichts zählt. Jeder wird hoffen und sich wünschen, dass er gerettet wird. Und das wird seine Sorge sein. Seine Sünden, die er getan hat, er wird nicht wissen, sind sie vergeben. Und das wird seine Sorge sein. Seine rechtschaffenen Taten, die er getan hat, er wird nicht wissen, ob sie angenommen wurden. Das wird seine Sorge sein. Was mit den anderen ist, das interessiert nicht. Und somit wirst du sehen, wie jeder sagen wird, Nefsi, Nefsi, auch die Propheten und Gesandte. Jeder wird sagen, meine Seele, meine Seele. Keiner wird mehr an den anderen denken. Jeder wird sagen, meine Seele, meine Seele. Jeder wird hoffen, dass er gerettet wird an diesem Tag. Deswegen müssen wir uns diesen einen Augenblick immer wieder vor Augen führen. Weil noch stehen wir hier und reden darüber. Aber morgen stehen wir schon da und es ist Tatsache. So wie diejenigen, die vor uns waren, darüber geredet haben und jetzt in ihren Gräbern liegen, auf diesen Tag jetzt warten. Genauso wirst du bald in deinem Grab liegen und auf diesen einen Augenblick warten. Und wenn du deinem Herrn gefolgt bist und die Grenzen eingehalten bist, hast, dann hoffe, dass dein Herr es angenommen hat. Aber wenn du deinem Herrn sich widersetzt hast, dann wisse, dass du in deinem Grab keine weitere Chance mehr bekommen wirst. Deswegen, Barakallahu fikum, wir erwähnen diese Sachen deshalb, damit wir zurückkehren zum Erhaben Allah. Damit jeder weiß, was er tut und woran er ist. Und endlich sagt, ich höre auf damit und kehre zurück. Wie viele Sünden willst du noch begehen? Wie oft willst du dich deinem Herrn noch widersetzen? Etwa bis zum Tag, wo der Todesengel vor dir steht. Dann wird es zu spät sein. Wir werden dann, inshallah, in der nächsten Woche sehen, wenn dann alle versammelt sind an diesem Ort, wird Allah eine Gruppe rufen. Eine Gruppe aus dieser Menge. Und sie werden einen Schatten bekommen. Sie werden an diesem Tag, wo es keinen Schatten geben wird, Schatten bekommen. An dem Tag, wo es weder Bäume noch irgendwas geben wird, wo du dich darunter stellen kannst, an diesem Tag wird es einen bestimmten Schatten geben, den Allah erschaffen wird. Und eine bestimmte Gruppe wird die Ehre haben, unter diesem Schatten sich zu stellen und auf die Abrechnung zu warten. Wir werden dann, inshallah, nächste Woche dann sehen, welche Gruppen diese sind. Möge Allah uns allen vergeben und uns allen die höchsten Stufen des Paradieses gewähren. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.